Ich habe etwas von einem Herrn Rasumichin gehört. Man sagt, er sei ein vernünftiger Bursche. Nun, mag er auf Ihre Schwester aufpassen. Jedenfalls habe ich Ihre Schwester wohl verstanden, glaube ich, was ich auch mir zur Ehre anrechne. Damals aber, das heißt am Anfang der Bekanntschaft, ist man ja immer, wie Sie selbst wissen, leichtsinniger und dümmer, sieht vieles in falschem Licht, sieht nicht das Richtige. Zum Teufel, warum ist sie auch so schön? Das ist nicht meine Schuld. Mit einem Wort, es begann bei mir mit einem unbezwingbaren Anfall wollüstiger Leidenschaft. Avdotja Romanowna ist unbeschreiblich und unerhört keusch. Merken Sie sich, ich teile Ihnen dieses über Ihre Schwester als eine Tatsache mit. Sie ist vielleicht bis zur Krankhaftigkeit keusch, und das wird ihr schaden. Da kam gerade ein neues Stubenmädchen zu uns, Parascha, die schwarzäugige Parascha, die man soeben von einem anderen Gut zu uns gebracht und die ich vorher nie gesehen hatte. Sie war auch sehr hübsch, aber unglaublich dumm. Sie weinte, erhob ein Geschrei, das über den ganzen Hof dröhnte, und es gab einen Skandal. Eines Tages suchte Avdotja Romanowna mich nach dem Essen absichtlich allein in einer Allee im Garten auf und verlangte mit blitzenden Augen von mir, dass ich die arme Parascha in Ruhe lassen solle. Das war beinahe unser erstes Gespräch unter vier Augen. Ich hielt es selbstverständlich für eine Ehre, ihrem Wunsch nachzukommen, versuchte, mich überrascht, beschämt zu stellen, nun mit einem Wort, ich spielte meine Rolle nicht übel. Es begannen Beziehungen, geheimnisvolle Gespräche, Moralpredigten, Bitten, Flehen, sogar Tränen. Werden Sie es glauben, sogar Tränen? Da sehen Sie, wie weit bei einem jungen Mädchen die Leidenschaft gehen kann, andere zu bekehren. Ich schob selbstverständlich alles auf mein Schicksal, stellte mich hin als einen nach Erleuchtung hungernden und dürstenden und schließlich machte ich von dem stärksten und unfehlbarsten Mittel, Frauenherzen zu erobern, Gebrauch, von dem Mittel, das nie und nimmer versagt, und das entschieden auf alle ohne jede Ausnahme wirkt. Es ist ein bekanntes Mittel, die Schmeichelei. Es gibt nichts Schwereres in der Welt als Aufrichtigkeit und nichts Leichteres als Schmeichelei. Wenn bei der Aufrichtigkeit ein Hundertstel des Tones falsch ist, so tritt sofort eine Dissonanz ein und danach gibt es einen Skandal. Wenn aber bei der Schmeichelei alles, selbst der geringste Bruchteil eines Tones falsch ist, so ist sie auch dann noch angenehm und wird nicht ohne Vergnügen angehört. Wenn auch mit primitivem Vergnügen, so doch immerhin mit Vergnügen.